Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 353. Kugeln, warum verdirbst du alles? Tja, so sieht's aus. Thema heute, der Google Assistant hat gerade die Shoppinglist ruiniert. Skandal meiner Meinung nach, aber nicht ganz so ungewöhnlich, ja. Im Moment häufen sich die Sachen, wo das so in dieser Art passiert, und das ist sicherlich mal ein Thema wert, ja. Ein Thema wert wäre auch mein Kopfweh, das ich habe. Und ich könnte jetzt gerade pennen. Bin müde. Kopfweh, bin müde. Scheiß Ostern. Frohe Ostern. In den News gibt's jede Menge, diesmal wieder, was ich gefunden habe, hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass momentan so viel los ist, aber ich habe auch noch ein paar Sachen in eigener Regie gemacht, die Woche, ja, unglaublich, und ja, von der Community habe ich auch noch was und dann natürlich auch wieder die App der Woche. So, gleich mal zum Thema. Ja, vielleicht wache ich dann auch ein bisschen auf, ja, unwahrscheinlich, aber, naja, okay, können wir mal probieren. Da hat man eine funktionierende Shoppinglist beim Google Assistant, ja, also vom Handy aus zum Beispiel, ne? Das lief so ab, man hat einfach dem Google Assistant gesagt, dass man dies oder das, ja, zum Beispiel Sojamilch, ne, auf die Einkaufsliste setzen soll. Und dann hat er das auch gemacht. Die Liste war dann bei Google Keep mit dem Namen Google Assistant Shopping List. Wunderbar. Und die konnte man dann auch teilen, beziehungsweise mit jemand anderem zur gemeinsamen Bearbeitung freigeben. Ja, und das ist auch extrem toll gewesen. Und noch besser, man konnte zum Beispiel eine Erinnerung setzen für diese Liste, beispielsweise wenn man in der Nähe des Geschäftes ist. Ja. Also, das war super praktisch und natürlich auch eine Erinnerung, Uhrzeit, Datum, ja. Wenn man also schon weiß, wann man denn einkaufen gehen will, gibt es morgens immer die Erinnerung, hier ist, ne, das bitte einkaufen. Ja, und dann kam irgendjemand bei Google auf die Idee, holla. Also Amazon verdient ja richtig Geld, ne, weil wenn man da über Amazon Alexa, ja, was auf eine Einkaufsliste setzt, dann kann man das ja gleich bei Amazon kaufen. Das müssen wir auch tun. Ja, und dann hat irgendjemand bei Google gedacht, es wäre eine gute Idee, die Shoppinglist nicht mehr bei Google Keep zu machen, sondern bei Google Express. Ich habe letzte Woche, habe ich die Gefahr noch nicht so realisiert und habe gedacht, okay, habe zwar schon Bedenken gehabt, dass vielleicht die eine oder andere Funktion dann nicht mehr vorhanden sein wird. Aber es hieß ja in der Google Home App. Und ich habe mich da ein bisschen getäuscht. Denn die Google Home App ist zwar vorhanden, wenn man Chromecast hat oder andere Geräte, auch wenn man ein Google Home Gerät hat. Nur diese Shoppinglist wird nur dann in die Google Home App integriert, wenn man auch einen Google Home hat. Und die Google Express App ist in Deutschland und in Europa nicht verfügbar. So. Google weiß das natürlich. Deswegen, wenn man keine Google Express App hat, dann wird ein Browserfenster geöffnet von Google Express und dort ist die Shoppingliste dann zu sehen. Und wie ihr schon vermutet, ist genau das eine Website. Und keine Erinnerungsfunktion. Ja, schon gar nicht mal von der Position her, also Location-Based, ne, Notification. Und ja, es ist ruiniert. Ihr könnt auch nicht mal einzelne, ihr könnt auch nicht mal einzelne Einträge löschen. es ist nichts mehr damit anzufangen. Ende. Aus, kaputt. Die Shoppinglist ist kaputt gemacht worden durch Google in einem Handstreich. Wie das aussieht, wenn man die Google Express App hat, weiß ich nicht genau. Aber meines Wissens nach, das, was ich bisher auch gelesen habe aus dem englischsprachigen Web, es gibt keine Benachrichtigungsfunktion, also ebenfalls keine Location-Based Services, aber immerhin kann man die vernünftig teilen. Ja? Zusammenarbeit weiß ich nicht genau. Aber ohne die Express-App ist sowieso alles vorbei. Selbst mit Express-App ist das jetzt nur noch ein Mist. Warum hat man das bitte geändert? Nur wegen diesem Mist und Google Express einkaufen, wenn ich eine Shoppinglist anlege, was für sinnloser Mist ist denn das? Dann lege ich keine Shoppinglist an, genau wie bei Amazon. Wenn ich bei Amazon was kaufen will, dann lege ich keine Amazon Shoppinglist an, sondern ich sag's ganz einfach. Wenn ich bei Google Express was kaufen will, dann kann ich es ebenfalls sofort sagen. Wieso muss ich das in eine Liste eintragen? Wisst ihr, was ich meine? Also ich mache meine Shoppingliste ja dafür, wenn ich im Geschäft bin, dass ich dann sehe, was ich kaufe, weil es dauert ja, bis ich im Geschäft bin. Aber Google Express und Amazon, die sind ja immer da. Immer. Warum soll ich mir dann erst eine Liste anlegen, um dann von dieser Liste aus was bei Amazon zu kaufen? Das ist doch Blödsinn. Das ist doch vollkommener Humbug. Ja. Ah, da hat wieder jemand nicht mitgedacht. Und deswegen ist die schöne Shoppingliste jetzt ruiniert. Es ist ja so, ich bin ja jemand, der eigentlich mit den Google-Entscheidungen immer zu weit einverstanden ist. Ja. Also oftmals, wenn, habe ich schon gemerkt, in der Community kontroverse Entscheidungen getroffen werden, bin ich meistens, habe ich also keine Probleme mit diesen Google-Sachen. Ja, weil das irgendwo logisch war, ne, und zu erwarten war. Aber hier muss ich ganz klar sagen, ist es weder logisch, noch war es zu erwarten, dass das passiert, weil die Liste genau dort war, wo sie hingehört hat. Nämlich bei Google Keep, bei all den anderen To-Do-Listen, die man mit Google Keep anlegen kann, bei Notizen, ja, und so weiter und so weiter. Nichts anderes ist ja ein Einkaufszettel, eine Notiz, bestenfalls eben eine To-Do-Liste, so. Und da war es perfekt aufgehoben, die Funktionen waren umfangreich und gut, waren auf verschiedenen Stellen perfekt abrufbar, Web, Mobilfunkgeräte und so weiter. Die Sharing-Funktionen waren super, die Funktionen, um zusammen an einer Liste zu arbeiten, waren super. Alles wunderbar und dann passiert auf einmal das. Und ohne Google Home könnt ihr jetzt das Ganze vergessen. Mit Google Assistant auf dem Smartphone ist die Liste praktisch nicht mehr vernünftig zu handeln. Und bei Google, wenn ihr ein Google Home habt, ich weiß nicht, wie die dann in Google Home integriert ist, diese Liste. Ja. Weil das kann ich ja nicht sehen, genauso wie ich eben nicht selbst sehen kann, wie es bei Google Express App ist, weil es diese App eben nicht gibt. Heftig, oder? Ja, und so sieht es dann eben aus, ne? Und ich bin also echt entsetzt, ja. Integriert in eine App, die gar nicht verfügbar ist. Vor ein paar Wochen ist es schon mal passiert. Da war eine Funktion mit den Location-Based Services. Die wurden ja aus Google Plus rausgenommen, ja, aber noch nicht alle Handys waren mit dem Update versorgt worden von Google Maps. Also waren auf einmal diese Dienste komplett weg. Die neue Maps-App gab es für viele noch nicht, aber aus der Google Plus-App war sie schon raus. Und damit hat man die User quasi für eine ganze Zeit lang ausgesperrt. Zum Glück war das dann eben recht schnell wieder gelöst, recht schnell passiert, indem man nämlich eben dieses Google Maps Update bekommen hat. Aber hier ist es ja bekannt, dass die Google Express App in vielen Ländern, dass es die gar nicht gibt wo es auch gar nicht sinnvoll ist. Ja, wenn ich hier bei Google Express bei uns was gucke, dann ist dort eben gar keine, sind da eben gar keine Anbieter von lokal eben vorhanden, weil der Dienst hauptsächlich für die USA konzipiert ist. Ne? Tja, so ist es. Dass das jetzt im Browser dann angezeigt wird, ja, das ist verrückt. Das ist wie Ende 90er. Ja? Also, da kann ich mir das besser auf ein Blatt Papier aufschreiben. Das ist dann effektiver als mit dem Google Assistant. Ja? Also ich kann das einfach nicht begreifen und ja, ich habe auch krampfhaft versucht, einen Workaround zu machen. Ne? Ja, nach etwa, ja, was noch 20 Versuchen habe ich es dann aufgegeben, das ist nicht möglich, auf Google Keep eine Liste zu befüllen mit dem Google Assistant, also egal wie ich die Liste auch nenne, ja, ich kann diese Liste nicht ansprechen über einen Google Assistant und damit ist das Ganze vollkommen wertlos geworden. Ich bin ja recht ungehalten, ja. Und die Tatsache, dass ich jetzt nicht komplett ausflippe in diesem Rant, ist einfach, weil ich müde bin und Kopfweh habe. Ja, vielleicht durch so einen Scheiß, ja, kriege ich erst Kopfweh. Ne? Also, ich weiß auch nicht, was die sich manchmal dabei denken, also, da war doch wieder einer, der hat einfach nicht nachgedacht. Ne? Aber ich meine, da muss Google auch ein bisschen mal drauf aufpassen, dass sie nicht ihre Dienste kaputt machen. Ja? Ich meine, Google Express, Entschuldigung, können die sich irgendwo hinstecken, Google Express? Das interessiert keine Sau in Europa, Google Express. Ja? Und ich kann euch eins sagen, die Assistants, die ziehen jetzt richtig an. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt. Ja, und Google ist weg vom Fenster. Google Assistant ist weg vom Fenster. Ja, Google Home gibt's nicht. Google Assistant kennt keine Sau, will keine Sau nutzen. Ja, gibt auch keine Werbung dafür groß. Und Amazon haut momentan alles weg bei den Mainstream-Kunden. Ja. Und Samsung Galaxy S8 wird ja auch kommen mit einem eigenen Assistant namens Bixby. Ja, und ich komme jetzt da mal so zu den News rüber. Der Assistant, den wird's übrigens erst im Februar wahrscheinlich geben. Was ist das? Was, Februar? Weiß nicht genau. Also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ja. Auch in den USA, ursprünglich sollte er ja jetzt schon starten gleich, ja, aber auch in den USA ist verschoben worden, bei uns wird es dann vielleicht noch ein bisschen länger dauern, ja, bis er dann Deutsch kann, aber Bixby, beziehungsweise das Galaxy S8 Plus, ich habe mir das angeguckt, ja, ich habe das Glück gehabt, diesmal das schon in den Händen zu halten, übrigens da Samsung sehr aggressiv, ja, ich habe schon Händler gesehen, die haben das S8 Plus bereits im Laden, können es aber noch nicht verkaufen, aber haben die Demogeräte, ja, für jeden zum Testen. Und also ich kann euch eins sagen, Leute, das S8, das wirkt von außen richtig genial. Dieses runde Display, dieses abgerundete Display an den Seiten, ja, und das Fehlen von großen so Rändern, also Bezels, ja, sagt man ja da neudeutsch heute, ne, wirkt also wirklich extrem genial. Man meint, man hätte hier wirklich was komplett Neues in der Hand, ja. Von der Benutzung her, okay, ist es ja der gewohnte digitale Rinderwahnsinn, auch TouchWiz genannt, ja, aber das scheint ja kein so großes Gegenargument zu sein beim Mainstream. Der Aufbau her und die Benutzung her ist, ja, also für so ein High-End-Gerät eigentlich nur gut. aber nicht jetzt überragend oder so, weil man merkt halt auch hier genau dieselben Verzögerungen, die man auch bei jedem anderen Samsung-Gerät merkt, ja, und das ist schade. Aber Leute, das alles wird in den Hintergrund gedrängt durch das imposante Erscheinungsbild des S8 Plus und dann durch die Integration von diesen Diensten. Eins hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet. Bixby wird omnipräsent sein. Nicht wie bei Google mit dem Assistant, dass der eben nur in Erscheinung tritt, wenn man da eben das Passwort sagt, ja, und dann kommt der da, oder wenn man längere Zeit auf den Home-Button drückt, dann es scheint da erstmal, ja, eigentlich erstmal nichts, ne? Da analysiert er das Bild und dann, also es ist alles sehr, sehr versteckt. Ja. Bixby hingegen ist überall. Ihr ruft die Kamera auf und schon habt ihr Bixby, ja, bei dem ihr dann, wenn ihr zum Beispiel das Bild, zum Beispiel die Kamera irgendwo hinhält, analysiert er das Bild immer im Hintergrund, also ist immer aktiv im Hintergrund, ja, analysiert das Bild, und wenn da zum Beispiel ein Plakat auf dem Bild ist, dann schlägt er euch vor, dass ihr dafür Infos sucht, ja, oder dass ihr das Plakat zum Beispiel übersetzt, ja, direkt in der Kamera-App. Und Leute, das ist ein Schlüssel, eine Schlüsselfunktion. Ja. Denn ich kann hier mit dem Google Assistant auch im Kamerabild was suchen lassen. Ja. Also wenn ich jetzt ein Plakat im Sucher habe und drücke längere Zeit auf den Home-Button, dann analysiert er auch das Bild in der Kamera und bietet mir unter Umständen Informationen an. Aber Leute, das ist noch nicht mal annähernd so gut integriert wie bei Samsung in der Kamera-App. Ja, und das ist nur ein Beispiel. Aber da seht ihr Icons unten, da seht ihr die Vorschläge, die ihr macht, beziehungsweise was ihr damit machen könnt. Ja, seht ihr unten drunter. Und dann können die Leute auch, was sagt der Infos? Moment mal, klack, zack. Also ich wette mit euch, dass mindestens 80% der Nutzer bei Google Assistant, ja, gar nicht wissen, was für Funktion der Google Assistant hat. Das kommt daher, weil es auch nirgends steht. Das ist ja nirgends aufgeführt und das könnt ihr auch nirgends sehen. Ihr könnt es auf gut Glück versuchen, mal einzusprechen, das war's, aber so physisch vorhanden, wenn ihr das Handy benutzt, ist er eigentlich nicht. Und genau das ist das Problem. Bixby wird überall sein. Überall. Im ganzen Handy. Bixby. Ja. Man könnte fast meinen, dass Samsung vorhat, in Zukunft TouchWiz durch Bixby abzulösen. Das meine ich ganz im Ernst, ja. Oder dass TouchWiz in Zukunft Bixby sein wird. Ja. Und genau so ist es quasi ein Schlüssel zum Mainstream. Ja. Amazon macht es durch Werbung, ganz klar, weil die ja das Amazon Echo haben, das muss natürlich die Leute gebracht werden, ja, Alexa muss auch publik gemacht werden natürlich, damit die Firmen integrieren, aber Samsung, die müssen eigentlich nicht so viel machen, weil egal was ihr mit dem Handy macht, ihr habt Bixby in Benutzung, ganz einfach. Und ich habe letzte Woche noch gesagt, die lächerliche Kopie von dem Assistant, von dem Google Assistant, ja, aber die Kopie ist dermaßen präsent platziert, dass sie das Original weghaut, und zwar um Längen weghaut. Google ruiniert gerade alles. Ja, und also ich weiß nicht, das muss denen doch auffallen. Das sind doch Experten, das sind doch Leute, die wissen doch, was abgeht. Dann muss das doch auffallen, dass die gerade alles kaputt machen. Ne? Die machen den Assistant kaputt, die machen die Shoppinglist kaputt, die kapieren nicht, dass die anderen gerade den Markt übernehmen. Ja. Und ich bin einigermaßen entsetzt. Ja. Ich verstehe es nicht. Ja. Bin nur noch verwundert, ja, was da los ist. Und naja, gut. Also das S8 macht ein sehr guter erster Eindruck, muss ich sagen. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr imposant. Der Bildschirm ist sehr groß. Ohne dass das Gesamtgerät sehr groß ist, aus dem Grund, weil eben so gut wie kein Rahmen vorhanden ist. Ja. Und das merkt man auch sehr positiv dann bei der Größe. Von daher war die Entscheidung absolut richtig, von Samsung 6,1 Zoll zu nehmen für das Plus, weil das einfach nicht größer ist als ein 5,5, 5,6 Zoll Gerät von zum Beispiel ein Google Pixel. Ja, also das Google Pixel ist ja im Prinzip kaum kleiner oder ist nicht kleiner. Ich habe jetzt nicht genau die Millimeterzahl, sondern einfach von der Optik her, ja, kaum kleiner als das S6 Plus. Das S6 Plus hat 6,1, S8 Plus, Quatsch. S8 Plus hat eben 6,1 Zoll und das Google Pixel XL nur 5,5 Zoll. Und von daher ist das schon mal ein Riesenschritt, eine Riesenverbesserung. Ja. Da man eben jetzt ein viel größeres Display hat, aber kein größeres Handy hat. Ja. Vielleicht hat es mich deswegen auch so sehr beeindruckt. Die Display-Qualität an sich ist aber auch extrem gut. Das muss man schon sagen. Man meint gerade, man guckt auf ein Blatt Papier. Beleuchtetes Blatt Papier, ja. Und ist wie gesagt, durch das TouchWiz ist es natürlich ein bisschen eingeschränkt, die Euphorie, ja, aber das scheint nur ein Problem zu sein von wenigen. Und ich glaube ganz einfach, dass viele Leute, die jetzt auch von dem S7, von dem Note 7 enttäuscht sind, ja, dass die das S8 Plus verschlingen werden und sehr begeistert sein werden davon. Ja. Und wie gesagt, durch den Bixby Assistant wird das Ganze nochmal nochmal beeindruckender. Jo. Übrigens beim, um jetzt zu was ganz anderem zu kommen, bei dem Update auf 7.1.2 hat der bei mir in der Play Store App das Auto-Update automatisch aktiviert, was dazu geführt hat, dass ich auf einmal unterwegs im 3G-Netz eingebucht war und dann, der hat angefangen mit Updates zu machen. Finde ich überhaupt nicht gut, denn das hat mich einiges an Traffic gekostet. Habe das zum Glück noch gemerkt, bevor die extrem große App geupdatet wurde, mehrere hundert Megabyte schon, wäre mein Traffic komplett weg gewesen dann. Ja. Also finde ich gar nicht so toll. Also passt auf, schaut nochmal nach, kontrolliert, Auto-Update-Funktion muss abgeschaltet sein. Bei euch in den Einstellungen. So, ich ziehe jetzt mal ein bisschen an, weil ich glaube, ich hänge hier total in Seilen, ja. Verdammtes Kopfweh. Der Google Assistant, ja, der hat wieder für Schlagzeilen gesorgt, immerhin, ja, aber negativ. Und zwar Burger King hat einen Werbespot produziert, der den Google Assistant aktiviert und der ist ausgestrahlt worden und das hat die Leute gar nicht so begeistert. Was ich nicht verstehe, ist, dass die Leute nicht hingehen endlich und den Google Assistant personalisieren. Das sollte man auf jeden Fall machen. Ihr könnt es zum Beispiel auswählen, indem er sagt, dass ihr damit euer Handy entsperren wollt. Da müsst ihr nämlich erzwungenermaßen ein sogenanntes Voice Model ablegen. Und nur mit eurer Stimme wird dann das Handy entsperrt. Und nur mit eurer Stimme wird der Google Assistant aktiviert. Dann wird sowas, diese Scam-Werbung, da bei euch keine Chance mehr haben. Deswegen macht es ganz einfach aus einem klaren Sicherheitsgrund. Sonst kann nämlich auch mal passieren, dass jemand Informationen bekommt von eurem Smartphone per Google Assistant. Also macht es auf jeden Fall. Das sollte eigentlich jeder machen. Aber hier ist auch das auch wieder bezeichnend. Ja, Google kann und tut es nicht kommunizieren. Ja, stattdessen wurde jetzt wurde gegen die Burger King Werbung vorgegangen, auch bei YouTube zum Beispiel diese Werbung gesperrt. Und das ist natürlich keine Lösung. Vielleicht den Leuten mal näher bringen, ja, dass man das ohne große Probleme auch so machen kann, dass es nur auf die eigene Stimme funktioniert, und dann ist alles wunderbar. Ja. Google Duo hat jetzt generell auch einen Audio-Only-Call. Gut, in Zeiten der Flatrate ist es für die meisten, die jetzt Inlandsgespräche führen, keine große Sache. Ja, also da ruft man einfach ganz normal mit dem Handy an, da hat man Audio Only. Ja. Aber ich finde es trotzdem gut, dass diese Funktion jetzt auch bei Google Duo gibt. So, auch wenn man zum Beispiel mit jemandem eine Videokonversation, wobei ich nicht weiß, ob man da direkt innerhalb der Konversation umschalten kann. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn man schlechter Empfang hat, könnte man über Google Duo auch hingehen und da eine Audio-Only oder eine schlechte Internetübertragungsrate wohlgemerkt. Ne? Könnte man dann über Google Duo auch einen Audio-Only-Chat machen. Interessant wird es natürlich bei Verbindungen ins Ausland, ja, Übersee oder Ähnliches. Da ist es natürlich sehr, sehr gut, dass es funktioniert. Wer sich das Update von Google Duo jetzt installiert, der hat diese Funktion eben jetzt auch für alle User freigeschaltet und damit ja, eine kleine Verbesserung, die auch schon versprochen wurde von Google. Die Google Home App bereitet jetzt angeblich Multi-User-Funktionen vor. Das hat so ein Code-Strip-Down, wie das immer so schön heißt, gezeigt. Da ist also was in der Vorbereitung, wann und ob das kommt, ist allerdings noch nicht sicher. Bei diesen Code-Strips sind es einfach nur so versteckte Sachen. Ja. Mit Strecken. Die gefunden wurden, aber letztendlich weiß man noch nicht mal, ob die jemals aktiviert werden und wenn ja, wann. Ja, also muss man auch hier noch ein bisschen warten erstmal. Ja, das kleinste Android-Phone der Welt, das Jellyphone. Das ist, glaube ich, ein Kickstarter-Projekt, aber das hat schon jemand zum Test bekommen, ja. Da könnt ihr mal gucken, ich habe das verlinkt. Ja, Talk Android hat das Ganze auf seiner Seite. Das kleinste 4G LTE Smartphone der Welt. Und was soll man da sagen? Ne? Am besten guckt euch das Video mal an, weil das Problem ist, es ist klein. Es ist Vorteil und Nachteil zugleich. Also ich weiß nicht, das ist, kann man schon fast nicht als Smartphone mehr bezeichnen. Ja, es hat die Funktion drin, aber naja, so Bedienung kann man ja vergessen. Also ich merke heute, ich kriege das heute nicht mehr so richtig gut hin, ja, mit der Begeisterung. Das ist ein Grenzen, ne? Ich habe übrigens die jetzt nach langer Zeit mal ein Xiaomi Mi Band 2 bekommen. Habe das jetzt auch schon seit ein paar Tagen im Einsatz. Muss sagen, geht eigentlich ganz gut. Normale Telefonfunktion, sage ich, normale Zeitfunktion, klar. Die Geschwindigkeit kann, die Entfernung, die zurückgelegt wird, kann angezeigt werden, beziehungsweise die Schrittzahl, das kann man einstellen. Ja. Die Herzfrequenz, das ist natürlich besonders interessant. Und einiges mehr. Auch interessant natürlich die Benachrichtigungen von Apps, dass die angezeigt werden. Allerdings ist standardmäßig wird nur ein Icon angezeigt, was ein bisschen nervig ist. Und zusätzlich gibt es für viele Apps gar nicht das geeignete Icon. Also sowohl Inbox, Allo und Google Plus haben alles gleiche Icon. Ja, von daher kann man nicht unterscheiden, wo jetzt eine Nachricht eingegangen ist, geschweige denn von wem. Aber es gibt zum Glück Zusatzprogramme im Play Store, bei denen genau das möglich ist. Ja, also immerhin. Ansonsten funktioniert das MyBand ganz gut, das MyBand 2. Der Schlafmonitor ist okay. Und funktioniert auch und auch die Geschwindigkeit, die, ich sage schon wieder Geschwindigkeitsmessung, die Entfernungsmessung ist okay, erstaunlicherweise. Bisher gibt es eigentlich keinen Grund zur Beanstandung. Die Verbindung zum Smartphone, in dem Fall eben den Pixel XL, funktioniert auch sehr gut, alles wunderbar. Ein Review kann ich mir ja sparen, weil da gibt's ja schon tausende Reviews, ist ja schon ein recht altes Produkt im Prinzip, aber ja, also ich find's gut und ja, als Fitnessarmband und als Notification-Armband ganz gut. Bei der Standard App muss man auch sagen, maximal 5 Apps können Benachrichtigungen schicken. Das ist ein bisschen wenig. Aber auch hier gibt es dann eben Lösungen. Google Fotos hat jetzt Videostabilisierung in die App integriert bekommen. Was vor allem für die Leute interessant sind, die eben kein Pixelgerät haben, aber trotzdem einigermaßen stabiles Video haben möchten. Die Qualität ist auch da recht interessant. Ja. Und es zeigt, dass eben mittlerweile mit Software durch die verschiedenen Möglichkeiten, die Google hat, dann doch einiges verbessert werden kann. Und es ist doch schon recht beeindruckend. Ja? Vor allem, dass die Funktion jetzt direkt in Google Fotos integriert ist, finde ich gut. Nicht jeder will ja seine Videos auf YouTube speichern, auch wenn man das dort privat machen kann, sicherlich, ja, ganz klar. Aber wenn man eben seine Bibliothek hat und da auch eben seine Videos mit drauf machen möchte, die man mit seinen Handys gemacht hat, dann ist sicherlich Google Fotos ein guter Ort und bisher hat man da eben noch nicht mal die Grundfunktion, sage ich mal, gehabt. Jetzt diese Videostabilisierung ist schon sehr, sehr gut und dürfte sicherlich die Nutzung um einiges verbessern. Übrigens, Google Fotos, ja, ich habe ja da massive Probleme gehabt und zwar nach dieser Funktion Speicher freigeben, ja, hat bei mir nicht richtig funktioniert. Also ich meine, dass ich jetzt das Problem analysiert habe und eingegrenzt habe, wenn nämlich man diese Edit-Funktion von Google Fotos aufruft, zumindest bei mir auf dem Google Pixel XL, also auch wenn man die nur aufgerufen hat, ja, dann wird dieses Bild, bei dem man das aufgerufen hat, nicht richtig gespeichert. Mit dem, mit der Folge, dass es nicht entfernt wird in den Device-Folders beim Gerät, wenn man diese Funktion aktiviert, ja, also den Speicher freigeben, aber trotzdem nicht direkt auf Google Fotos liegt. Wird einem zwar angezeigt, Aber wenn man es dann aus den Device-Folders nimmt, also rauslöscht, dann wird es auch bei Google Fotos gelöscht. Eigentlich ein großer Fauxpas, der nicht passieren darf. Aber das hat mit dieser, mit diesem Edit-Funktion, mit dieser Edit-Funktion zu tun. Was soll man jetzt machen? Keine Ahnung. Es ist äußerst schwierig. Ich übertrage die dann nochmal, dann habe ich ein Duplikat. Dann kann ich in den Device-Folders löschen. Dann bleibt es komischerweise bei Google Fotos. Und dann kann ich das Duplikat bei Google Fotos wieder löschen. Also ihr merkt, das ist nicht gerade sehr cool. Ansonsten einfach die Edit-Funktion im Handy nicht benutzen. Ich weiß nicht, das dürfte natürlich für viele keine Option sein. Aber was anderes bleibt einem momentan wohl kaum übrig, wenn man das vermeiden möchte. Ja, in so einem Code-Strip hat es auch bei Google Allo jetzt einiges an Informationen gegeben. Auch bei Google Allo in der Version 9.0 scheint sich da etwas anzubahnen. Und zwar ist dort aufgefallen, dass es was gibt, um jetzt ein sogenanntes Backup zu machen. Ja, man kann jetzt auch Chats, also Backuppen. Ja, was sind das jetzt? Backuppen. Wow. Also es gibt eine richtige Backup-Funktion und dort kann man jetzt eben auch die Chats, nicht nur die Bilder, hochladen auf Google Drive und kann die dort dann eben verwalten. Ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach, eine der Funktionen, wo ich auch gesagt habe, also das ist, muss definitiv noch rein, denn ich möchte meine Konversation schon gesichert haben. Wer das nicht will und die weiterhin nur auf dem Gerät haben möchte und nicht im Internet, der kann es natürlich, ja, genau, in der Cloud, ja, der kann das natürlich dann auch machen, wenn er sich dann sicherer fühlt. Aber ich möchte natürlich, wie gesagt, meine wichtigen Konversationen, wo auch wichtige Informationen übertragen werden, natürlich per Backup sichern. Da muss auch nicht alles auf dem Handy sein. Ich denke da auch ein bisschen so weitergehend, ja, also voraus. Spätestens wenn ich da so ein Gigabyte an Chat-Informationen drauf habe, dann wird es Probleme geben mit der Datenverwaltung. Das sehe ich jetzt schon kommen. Das ist auch bei den SMS so. Wer zu viel SMS auf seinem Handy hat, der muss als manchmal feststellen, dass es eben sehr instabil läuft. Und das wird sicherlich bei der Allo-App dann auch nicht anders sein. So, jetzt gehen wir mal auf die Nase zu. Jetzt fange ich auch noch an zu näseln. Das ist ja echt fantastisch heute. Super. Super. Naja. Also auf jeden Fall, Allo hat einiges wieder im Petto. Mit dieser Backup-Funktion wäre natürlich einiges schon ziemlich interessant. Außerdem soll noch ein schneller Selfie-Modus eingeführt werden. Ja, auch das ist interessant. Und auch ein Inkognito-Modus für Gruppenchats. Bisher war das ja ein Problem. Jetzt wird es eben auch für Gruppenchats funktionieren. Sehr gut. Tut sich also was bei Allo. Und die Funktionsvielfalt wird immer weiter ausgebaut. Der Webclient habe ich am Anfang schon gesagt. Nein, ich glaube, bei der Rios-Wochensicht habe ich das gesagt. Der Webclient kommt auch bald. Desktop-Client wird wahrscheinlich so funktionieren wie bei WhatsApp. Das heißt, das Handy muss gekoppelt sein damit, was auch vernünftig ist, denn Google Allo ist und bleibt rufnummerbezogen. Ja, und so ist es auch bei WhatsApp. Das hat ja auch niemand gestört. Ne? Hauptsache, die Leute können dann am Desktop tippen. Fragezeichen könntet ihr jetzt in meinen Augen sehen, warum man das machen muss, aber okay. Wer will, der kann das dann tun. So, jetzt sind jetzt die Communities dran. Ihr merkt schon, die Sendung wird heute kurz, weil ich kann jetzt echt nicht mehr. Ja, also ich muss mich jetzt hinlegen. Also, oh, Mann. Und ich muss die Teile noch hochladen, ans Video kodieren. Und, oh. So, jetzt habe ich genug gejammert. In der Community kam hier, Moment, bis aufbaut vom Alexander eine Nachricht. Meine LG Watch Urban hat gestern völlig überraschend das Android Wear 2.0 Update bekommen. Wegen der vor kurzem angekündigten Verzögerung habe ich gar nicht so schnell damit gerechnet. Was ich bisher davon gesehen habe, gefällt mir. Vor allem habe ich damit jetzt auch endlich einen Google Assistant. Ja, Alexander, super. Du hast jetzt einen Google Assistant, ja, aber du hast keine funktionierende Shoppingliste. Entschuldigung. Ja, also nee, ist schon super. Finde ich auch gut, dass jetzt das Update ausgeliefert wird. Je mehr Smartwatches das Update jetzt schnell bekommen, desto besser ist es. Und Android Wear 2.0 beinhaltet ja auch den Assist und von daher ist es schon ein Riesen-Update, ein Riesensprung, auch wenn, hat momentan der Assistant ein bisschen in der Kritik ist durch diese Änderungen. Ich hoffe, dass nicht noch mehr Änderungen erfolgen, die eben da Richtung Google Express gehen, weil ehrlich, nein. So, zu dem Thema Update-Button gab es auch noch was von Bavaria R. er schreibt, nein, doch. habe heute Ostern auf Check for Update gedrückt und tatsächlich, oh Wunder, er hat das Update 7.0 endlich gefunden, heruntergeladen. Ja, gesprochen wird vom Samsung S7. Und yay, das Update kommt per Osterhase zu dir gehoppelt. Ist das denn nix? Das ist was, ja. Kann man die Eiersuche gleich vergessen, ja, und Update ausprobieren, was jetzt da alles schön neu ist. Oh Mann, ich glaube, ich versuche es heute gar nicht mehr irgendwie lustig zu sein. Es klappt eh nicht. Ja, dann komme ich auch gleich zur App der Woche zum Schluss. Ich glaube, die kürzeste Uncast aller Zeiten, ich weiß nicht. Foto Studio Pro ist es diesmal geworden. Ich war entsetzt, dass Foto Studio Pro noch nicht App der Woche war. Denn es bietet einiges. Und ich habe es eigentlich schon ziemlich lange auf meinem Smartphone, habe auch schon einiges damit gemacht. Ja. Denn es hat sehr, sehr schöne Filterfunktionen, Stickerfunktionen, ja, und auch sogenannte Blends. Die bieten sehr viele Möglichkeiten, um eben gemachte Fotos zu bearbeiten. Auch mit diesen Picture-in-Picture-Effekten kann man ganz tolle Sachen machen. Das ist schwer zu erklären, deswegen würde ich euch sagen, guckt euch das einfach mal an. Es gibt zwar eine kostenlose Version, ja, könnt ihr schon mal zum Probieren nutzen. Ich rede aber von der Foto Studio Pro Version, die von der KVAD Group. Und die kann wirklich einiges. Ja. Manche Funktionen sind zwar ein bisschen verwirrend, aber die meisten Funktionen kann man ruckzuck nutzen. Und das ist ein großer Vorteil, man muss da nicht groß rumeditieren oder machen, sondern die voreingestellten Funktionsweisen arbeiten eigentlich sehr gut, sodass man recht schnell Effekte machen kann. Da kommt es auch drauf an, wenn man unterwegs ist am Mobiltelefon und will dann eben sein Foto noch bearbeiten, bevor man es verschickt, dann muss es schnell gehen, unkompliziert. Ja, und genau das ist also mit dem Foto Studio Pro möglich. Ja, im Moment ist das noch reduziert. Diese App kostet 2,79 Euro, Normalpreis ist 5,49 Euro. Wer auch seine 5,49 Euro wert, muss ich ganz klar sagen. Und die schreiben hier Number One Photo Editor for Android. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall ist es einer der besten, meiner Meinung nach, die ihr für Android bekommen könnt. Und deswegen auch, finde ich, verdient App der Woche. Ja, damit sind wir schon am Ende des Uncasts für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In der Community ist dafür Platz. Die findet ihr auf YouTube The Netcasts. Ja. Dort findet ihr dann auch die Videos dazu natürlich, klar. Einige Links und Infos bekommt ihr auch bei oder auf uncast.thenetcast.com. Uncast.thenetcast.com, bitte immer die Mehrzahl denken. Ja, thenetcasts.com. Es hinten. Sonst landet ihr irgendwo anders. So, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. That world.